Computer, die sprechen und verstehen. Eine Sendung von Michael Stein. Die Gehirne der Serie 9000 sind die besten Computer, die jemals gebaut worden sind. Kein Computer der Serie 9000 hat jemals einen Fehler gemacht oder unklare Informationen gegeben. Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher. Wir irren uns nie. So würde er sich also anhören, ein Computer im Jahr 2001. Das zumindest war die Vorstellung von Stanley Kubrick, als er 1967 seine Vision vom Leben im nächsten Jahrtausend entwarf. 2001, Odyssee im Weltraum, heißt sein Science-Fiction-Klassiker, in dem die Hauptrolle von einem intelligenten Computer gespielt wird. HAL oder H-A-L. Und dabei sollte HAL noch nicht einmal das neueste Modell sein, denn der Story nach wurde das Elektronenhirn im Jahr 1997 gebaut. Beinahe menschliche Züge besitzt HAL und seine Stimme klingt angenehm und freundlich. Ich arbeite gern mit Menschen. Und mein Kontakt mit Dr. Poole und Dr. Bowman ist ausgezeichnet. Meine Verantwortung erstreckt sich über den gesamten Betrieb des Raumschiffes. Daher bin ich ständig in Anspruch genommen. Ich stelle mich ohne jede Einschränkung in den Dienst des Unternehmens. Und ich glaube, mehr kann ein verantwortungsbewusstes Gehirn nicht erreichen. So also stellten sich die Menschen vor gut 30 Jahren die Zukunft vor. Sprechende und verstehende Computer würde es im Jahr 2001 geben. Computer, mit denen man sich tatsächlich unterhalten kann. Hören wir uns also einmal an, ob Kubrick recht hatte. Verfolgen wir ein paar der Entwicklungsschritte, die den Forschern in den letzten Jahren gelangen. Hören wir uns zunächst einmal an, wie ein Computer im Jahr 1980 mit uns, oder besser gesagt, zu uns sprach. I am a home computer, ready to start. We will work together. You can program me or use a command module. Ready to start? Man muss schon konzentriert zuhören, um überhaupt zu verstehen, was uns die elektronische Stimme aus den 80er Jahren da sagen will. Seine Herkunft aus dem Inneren eines Computers kann diese Stimme nun wirklich nicht verleugnen. Sie kam aus einem damals gängigen Homecomputer, einem vergleichsweise simplen Rechner, der vor 20 Jahren Stand der Technik war, über dessen Leistungsfähigkeit man heute aber nur noch schmunzeln kann. Selbst Miniaturcomputer, die man sich in die Tasche stecken kann, leisten heute ein Vielfaches mehr als der Homecomputer von damals. Schon etwa 10 Jahre später, in der schnelllebigen Computertechnik eine halbe Ewigkeit, klang eine Computerstimme erheblich besser, menschlicher. Ich bin die Stimme eines amerikanischen Computers. Leider kann ich kein Deutsch sprechen. When I'm talking American English, my voice sounds much better. Do you hear the difference? Diese Computerstimme stammt also etwa aus der gleichen Zeit wie HAL aus dem Film. Nun ist natürlich der Vergleich auch nicht ganz fair, denn während die elektronische Stimme von eben tatsächlich aus einem Computer kam, war die Stimme von HAL natürlich die eines Schauspielers. In der deutschen Fassung des Films war es Peter Schiff. Es tut mir leid, Frank, du hast verloren. Dame nach F3, Läufer schlägt Dame, Springer schlägt Läufer, Matt. Ja, du hast recht, HAL. Nichts mehr zu machen. Vielen Dank für das sehr unterhaltsame Spiel. Ja, gleichfalls. In den letzten paar Jahren bis heute ist es den Entwicklern dann aber doch noch gelungen, die künstliche Stimme menschlicher zu machen. Hören wir uns das zurzeit wohl beste System an, das von der belgischen Firma Learnert & Hauspi entwickelt wurde. Ich bin ein modernes Sprachausgabesystem aus dem Jahr 2000. Bei meiner Entwicklung wurde Wert darauf gelegt, dass ich möglichst menschlich klinge. Nett, freundlich und vor allem menschlich hört sie sich an, die Stimme der jungen Dame. Und doch, jeder einzelne Laut wurde von einem Computer hergestellt. Und dabei kann der Computer nicht etwa aufgezeichnete Laute abrufen und aneinanderreihen. Die einzelnen Laute werden live im Computer gebildet. Wie gut die Stimme am Schluss klingt, das ist von zwei Faktoren abhängig, wie eigentlich immer, wenn es um die Leistungsfähigkeit eines Computers geht. Zum einen muss die Hardware in der Lage sein, Töne in guter Qualität zu erzeugen. Der Computer muss ausreichend schnell arbeiten und die Chips zur Erzeugung von hörbaren Signalen müssen gut genug sein. Zum anderen, und das ist mindestens genauso wichtig, müssen ausgefeilte Programme, die Software also, die Hardware steuern. Alles an Wissen über die Art der Erzeugung von menschlichen Lauten steckt dabei in der Software. Dear Barbara, I am writing you this letter from Vancouver, Canada. I am sitting in my hotel room with a beautiful view over Stanley Park. Today I visited Gastown and the old steam clock. The weather was a little bit cold and I could use my new scarf for the first time. So klingt die synthetische Stimme eines ganz normalen PCs, wenn sie von einem heute gängigen Diktierprogramm mit eingebauter Sprachausgabe erzeugt wird. Programme dieser Art sind in der Lage, jeden im Computer gespeicherten Text vorzulesen. Die Qualität dieser Sprachsyntheseprogramme ist recht unterschiedlich. Gutenberg Galaxis 2000, der neue Medienmix. Marshall McLuhan hatte sich geirrt. In seiner Gutenberg Galaxis hatte er das Ende der Schriftkultur prophezeit. Bilder und Töne werden Buchstaben als Informationsmedien immer mehr ersetzen. Wann aber klingt eine Sprachausgabe menschlich? Wenn man zeitweise fast vergisst, dass da eine Maschine zu hören ist. Wenn ein Mensch einen Text vorliest, dann kann man beim Zuhören merken, ob der Sprechende den Text verstanden hat oder ihn mehr oder weniger mechanisch herunterliest. So ähnlich ist das auch bei der synthetischen Sprache. Bevor nämlich die eigentliche Sprachausgabe erfolgen kann, muss der Text vom System zunächst analysiert werden. Zu einem echten Verständnis kommt es dabei zwar nicht, aber die Analyse ist nötig, um den Text in einzelne Laute und Lautteile zu zerlegen. So sind also bei der Entwicklung eines Sprachausgabesystems nicht nur Informatiker, sondern etwa auch Linguisten beteiligt. Je mehr man an Wissen über die Art, wie wir Menschen sprechen, in das System einbauen kann, desto menschlicher klingt die Stimme. Die neuen Medien haben die alten nicht verdrängt, sondern ihnen lediglich neue Rollen zugewiesen. Auch Handy und Internet werden die traditionellen Kommunikationsformen verändern, nur wie... Um Sprachausgabesysteme weiter zu verbessern, müssen die Wissenschaftler daher weiter die Sprache des Menschen untersuchen und lernen, wie wir sprechen, wie die Laute klingen, die wir selber erzeugen, in welche Elemente man einen Laut zerlegen kann. Ein Forschungsgebiet, auf dem man zwar schon viele Fortschritte erzielt hat, in dem es aber immer noch eine ganze Menge zu tun gibt. Je mehr man über die menschliche Sprache weiß, desto besser wird auch ihre Nachbildung im Computer gelingen. Die Natur ist halt immer noch das beste Vorbild. Weil vielen Herstellern und Anwendern die Entwicklung von Sprachausgabesystemen aber nicht schnell genug geht und ihnen die derzeit erreichbare Qualität nicht ausreicht, wendet man einen Trick an. Warum soll man sich die Mühe machen, einem Computer das Sprechen beizubringen? Warum lässt man nicht gleich einen Menschen sprechen? Meine Damen und Herren, auf Gleis 2 fährt ein S-Bahn nach Hannover Flughafen, Abfahrt 10.37 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Ladies and Gentlemen, S-Bahn. Neben der synthetischen, also künstlich erzeugten Stimme, kommt nämlich in letzter Zeit eine andere Möglichkeit in Mode. Immer dann, wenn es um die stets gleichen Wörter und Sätze geht, die vom Computer gesprochen werden sollen, lässt man den Rechner puzzeln. Ein Mensch hat dazu vorher alle relevanten Wörter, Wortteile, Sätze und Satzteile in den Computer gesprochen. Sie wurden gesampled, wie die Techniker das nennen. Aus diesen einzelnen Elementen, die nun im Computer gespeichert sind, setzt der Computer dann den kompletten Text zusammen. Sabine Novas-Herschel, Chefin des anlässlich der Expo 2000 komplett renovierten Bahnhofes in Hannover. Wir wollten es so echt wie möglich auch rüberbringen und diese Dame, die das besprochen hat, hat also so Teilfragmente drin gehabt und wir haben die restlichen Dinge eingegeben hier bei uns, was also sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wir haben also 7 Monate dran gesessen, um diese ganzen Informationen in die Systeme reinzubringen. Wir wollten halt, dass so echt und so kundengerecht wie möglich auch rüberkommt, denn die synthetischen Stimmen, Sie kennt es selber, das ist nicht das Angenehmste, was man dann gerne hört, wenn man auf dem Bahnsteig steht. Es ist doch besser, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der mich betreut und der bringt mir die Sachen auch vernünftig rüber. Zurzeit testet man das System in Hannover. 52 Bahnhöfe im Umkreis um die niedersächsische Landeshauptstadt sind bereits angeschlossen. Bewährt sich das System, soll es schon bald an allen deutschen Bahnhöfen zu hören sein. Dabei müssen die einzelnen Ansagen noch nicht einmal manuell von einem Menschen ausgelöst werden. Die Züge melden über Kontakte an den Schienen selbsttätig, wo sie sich gerade befinden. Das Computersystem registriert das und schaltet die Anzeigen und Ansagen auf dem Bahnhof automatisch. Das Ansagesystem wurde also gewissermaßen an das ohnehin nötige Kontrollsystem für den Zuglauf angeschlossen und nutzt die gleichen Daten über den jeweiligen Aufenthaltsort oder, wichtiges Thema bei der Bahn, die Verspätungen der Züge. Zwei Gründe gab es bei der Bahn für die Einführung dieses Systems. Zum einen, um eine gute Qualität für den Kunden herzustellen. Zum anderen aber, weil die Fahrdienstleiter aus der Fläche immer mehr zurückgezogen werden, die ja sonst als Bestandteil ihrer Aufgabe, nämlich den Zugfahrbetrieb zu steuern und zu koordinieren, eben auch die Ansagen mitgemacht haben. Es gibt jetzt sogenannte Konzentrationspunkte, die Betriebsleitzentralen, und dort ist es nicht mehr möglich, noch nebenher Ansagen zu machen. Dass der Computer dem Menschen also bei der Bewältigung seiner Arbeit helfen kann, das ist eine Sache. Die Möglichkeit, durch Computer Personal einsparen zu können, spielt aber sicher auch eine nicht unentscheidende Rolle. Und mit immer leistungsfähigeren Computern können diese auch Aufgaben übernehmen, für die bisher unbedingt ein Mensch nötig war. Guten Morgen, hier ist wieder R2 mit der aktuellen Verkehrslage. A1 Köln Richtung Leverkusen, zwischen Kreuz Köln West und Kreuz Köln Nord, 4 Kilometer Stau. A1 Leverkusen Richtung Köln, zwischen Kreuz Köln-Nord und Köln-Löwenich, 2 Kilometer Stau. A1 Dortmund Richtung Leverkusen, zwischen Burscheid... Was für viele eine Horrorvision darstellt, ist etwa bei WDR 2 schon Realität. Ein Computer übernimmt hier die Aufgabe einer Radiosprecherin. Wenn nämlich das Stauaufkommen auf nordrhein-westfälischen Autobahnen so hoch ist, dass die Verkehrshinweise im laufenden Programm von WDR 2 zu lang werden würden, beschränkt man sich on-air auf die Durchsage der längsten Staus. Über zwei Mittelwellenfrequenzen und per Telefon kann man als Hörer dann aber trotzdem alle Verkehrsbehinderungen abrufen. Und genau die werden dann nicht von einer menschlichen Sprecherin gesprochen, sondern kommen aus dem Computer. Dabei greift man beim WDR auf die gleiche Datenbank zu, die auch den menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren als Vorlage für die echten Verkehrshinweise dienen. WDR 2, die Verkehrslage. A1 Köln Richtung Leverkusen zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-Nord 1 Kilometer. A1 Leverkusen Richtung Dortmund zwischen Hagen-Nord und Schwerte 6 Kilometer. Im Grunde handelt es sich dabei um eine ganz klassische Arbeit eines Computers. Es ist sinnvoller, stupide, immer wiederkehrende Arbeiten von einer Maschine statt von einem Menschen erledigen zu lassen. Das gilt für die stets gleichen Handgriffe in einem Automobilwerk genauso wie für die sich ständig wiederholenden Verkehrshinweise im Ansagedienst eines Radiosenders. So komfortabel und praktisch dieser übrigens kostenlose Service des WDR auch ist, man kann mit dem System nicht in einen Dialog eintreten. Man kann also nicht etwa konkret nach Staus auf einer ganz bestimmten Autobahn fragen. Die simpelste Form des Dialogs zwischen einem Menschen und einer Maschine, einem Gerät, findet inzwischen immer häufiger zwischen einem Menschen und einem Handy statt. Man spricht bei einem Handy den Namen des gewünschten Gesprächspartners ins Mikrofon, das Mobiltelefon spielt den vorher eingesprochenen Namen zur Kontrolle noch einmal ab und wählt anschließend die Telefonnummer. Philips Aachen. Philips Aachen. Praktisch und komfortabel, wenn man gerade keine Hand frei hat oder es, wie im Auto, zu gefährlich wäre, per Hand zu wählen. Schon etwas anspruchsvoller der dann vielleicht folgende Dialog zwischen Mensch und Computer, immer noch per Telefon. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne mit Frau Schuchart sprechen. Julia Schuchart, möchten Sie sprechen? Ja. Ich verbinde. Please hold the line. Es ist besetzt. Soll ich es noch einmal versuchen? Nein. Was kann ich nun für Sie tun? Ich würde gerne dann die E-Mail-Adresse von Julia Schuchart haben. Julia Schuchart hat die E-Mail-Adresse julia.schuchart@philips.com. Soll ich die Ausgabe noch einmal wiederholen? Um in einen echten oder wie in dem Beispiel der Telefonzentrale bei Philips in Aachen nur scheinbar echten Dialog mit einem Computer eintreten zu können, fehlt neben der Sprachausgabe nämlich noch die Spracheingabemöglichkeit, die sogenannte Spracherkennung. Ein Feld, auf dem Wissenschaftler auf der ganzen Welt schon seit vielen Jahren arbeiten. Allerdings, der ganz große Durchbruch scheint nach wie vor nicht in Sicht. Dr. Ivica Rogina, der sich im Interactive Systems Lab, einer Gemeinschaftseinrichtung der Universitäten Pittsburgh und Karlsruhe, mit Spracherkennung beschäftigt. Vor 10 Jahren haben wir gedacht, heute wären wir in der Lage, fehlerfrei Sprache zu erkennen. Aber leider hat sich das nicht bewahrheitet. Spracherkenner sind immer noch so schlecht, dass es überhaupt keinen Spaß macht, sie zu benutzen. Außer vielleicht für ganz bestimmte eingeschränkte Zwecke, wie zum Beispiel dem Diktieren von juristischen oder medizinischen Texten, die eigentlich relativ einfach sind aus sprachlicher Sicht. Dafür funktioniert es heute schon einigermaßen gut, aber wenn es darum geht, dass die Erkennung in, sagen wir mal, unfreundlicher Umgebung stattfindet, im Auto oder auf der Straße oder auf Partys oder sowas, oder wenn es darum geht, dass Dialekte erkannt werden sollen. Außerdem wollen wir nicht, dass die Leute erst lange trainieren müssen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sein sollen, dann funktioniert Spracherkennung noch nicht ausreichend gut. Mittlerweile kann man für seinen Computer auf dem Schreibtisch bereits relativ preiswerte Software bekommen, mit der man Texte in den Rechner diktieren kann. Das funktioniert aber eben nur dann vergleichsweise gut, wenn optimale Bedingungen vorliegen. Ganz gleich, ob man nun ein Diktiersystem für den PC oder ein Dialogsystem am Telefon untersucht, die Spracherkennung funktioniert dabei immer gleich. Dr. Thomas Eisele arbeitet im Aachener Forschungslabor der Firma Philips an der Verbesserung von Spracherkennungssystemen. Man kann sich das so vorstellen, dass zunächst mal das Sprachsignal über das Mikrofon in den Computer reingeführt wird. Dort wird es verarbeitet. Man versucht dann, bestimmte Merkmale des Sprachsignals zu extrahieren. Man verwendet also nicht das komplette Sprachsignal, sondern nur bestimmte Merkmale, die man in Zeitabständen misst. Normalerweise so 100 Mal pro Sekunde. Diese Merkmale kommen dann in einen Vergleich. Und zwar vergleicht man diese Merkmale dann mit Merkmalen früherer Sprachproben, die man vorher schon mal reingesprochen haben muss. Entweder man selber oder andere Trainingssprecher. Und dieser Vergleich, was auch wieder ein sehr komplexes Modul ist, versucht dann eben das ähnlichste Beispiel aus der Trainingsmenge zu finden, was dann hoffentlich auch dem Text entspricht, der gesprochen wurde. Und der wird dann am Schluss ausgegeben. Und obwohl das grundsätzliche Verfahren also erfunden ist, mit dem Computer heute das erkennen können, was man ihnen per Stimme mitteilt, gibt es immer noch einige Hürden zu nehmen. Gibt es noch immer große Probleme, die gelöst werden müssen, bevor ein Computer wie HAL Wirklichkeit werden kann? Ich würde sagen, die Robustheit ist eines der großen Hürden. Spracherkennung funktioniert einigermaßen gut bei den immer gleichen Bedingungen und immer dem gleichen Sprecher. Wenn sich Bedingungen aber ändern, dann bricht die Erkennungsleistung ein. Ein wichtiger Aspekt, an dem wir noch arbeiten müssen, um Spracherkennung akzeptabel zu machen, ist die Robustheit der Erkenner. Und wenn wir dann sagen, der Erkenner kann auch im Auto oder unter Wasser oder was auch immer 99% richtig erkennen, dann ist es ungefähr so gut, wie Menschen da sind. Dann können wir sagen, dann ist das Problem gelöst. Erst dann wäre Spracherkennung einsetzbar. Denken wir noch einmal an den Science-Fiction-Film mit HAL, dem intelligenten Bordcomputer des Raumschiffes Discovery. Er kann nicht nur sprechen und das erkennen, was man ihm sagt, er scheint das Gesagte auch zu verstehen. Aber sind die Wissenschaftler heute denn tatsächlich noch nicht so weit? Mit Auskunftssystemen wie dem folgenden kann man doch auch fast wie mit einem Menschen sprechen. Sie können Zugverbindungen zwischen 1000 Bahnhöfen in Deutschland erfragen. Von wo nach wo möchten Sie fahren? Ich möchte gerne von Düsseldorf aus fahren. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Von wo nach wo möchten Sie fahren? Ich möchte gerne in Düsseldorf losfahren. Wohin möchten Sie von Düsseldorf Hauptbahnhof fahren? Nach Stuttgart. Wann möchten Sie nach Stuttgart Hauptbahnhof fahren? Nächste Woche Donnerstag. Sie möchten am Donnerstag, den 12. Oktober, fahren? Ja. Um welche Uhrzeit möchten Sie fahren? Am Vormittag. Sie möchten also zwischen 8 und 12 Uhr morgens fahren? Ja, richtig. Die früheste Verbindung lautet wie folgt. Mit Intercity Abfahrt in Düsseldorf Hauptbahnhof um 8.03 Uhr, Ankunft in Stuttgart Hauptbahnhof um 11.47 Uhr. Soll ich die Verbindung noch einmal nennen? Nein. Benötigen Sie noch eine andere Verbindung? Ja, vielleicht eine Stunde später. Sie möchten also später fahren? Ja. Es gibt die folgende Verbindung. Mit Intercity, Abfahrt in Düsseldorf Hauptbahnhof um 8.28 Uhr, Ankunft in Köln Hauptbahnhof um 8.50 Uhr, dort weiter mit Eurocity, Abfahrt um 8.54 Uhr, Ankunft in Mannheim. Was da so perfekt, was fast wie eine echte Unterhaltung klingt, ist tatsächlich aber eigentlich ein Trick. Wieder kommt zum einen ein Sprachausgabesystem zum Einsatz, bei dem die möglichen Wörter und Sätze vorher von einem Menschen aufgezeichnet wurden. Er hat dem Computer also gewissermaßen seine Stimme gegeben. Was natürlich zur Folge hat, dass der Computer auch nur die Sätze sagen kann, die sich aus den gespeicherten Wörtern und Satzteilen bilden lassen. Und auch beim Erkennen der Sprache benutzt das System einen Trick. Er hört einfach nur das, was ihn interessiert. Er lauert auf bestimmte Schlüsselbegriffe wie von, nach oder fahren, heute oder nächste Woche. Und natürlich auf die Namen der Bahnhöfe. Der Computer ist so programmiert, dass er versucht, die für das Heraussuchen einer Zugverbindung relevanten Informationen zu bekommen und alles andere einfach zu überhören. So entsteht die Illusion des Verstehens. Dr. Thomas Eisele. Das Verstehen setzt voraus, dass man sich über das aktuelle Thema vorher einig ist, also beispielsweise Zugauskunft. Dann kommen Sprachverstehenssysteme ins Spiel, die auf Grammatiken aufbauen. Man überlegt sich also vorher, wie sieht die Anwendung aus, beispielsweise wenn ich sage, ich möchte von Aachen nach München fahren, dann weiß man, dass nach dem Wörtchen von der Abfahrtsbahnhof kommt und nach dem Wörtchen nach kommt der Zielbahnhof. Das weiß man. Das wird vorher in der Grammatik festgelegt und wenn der Spracherkenner dann dieses Wörtchen von erkennt, dann nimmt er das nachfolgende Wort als Abfahrtsbahnhof. Wer den so intelligent klingenden Auskunftscomputer also hereinlegen will, dem wird das schnell gelingen. Wer nicht kooperativ ist, der wird das System in relativ kurzer Zeit zum Abbruch des Gespräches bringen. So viele Tricks, so viele Einschränkungen. Was macht es denn so schwer, ein System zu entwickeln, das menschliche Sprache ganz ohne all diese Einschränkungen verstehen kann? Dr. Ivica Rugina? Nicht nur, dass wir nicht wissen, was das Problem ist, wir wissen ja nicht mal, was Sprache ist. Wenn wir wüssten, was das Wort Hallo zum Wort Hallo macht, dann wären wir ja schon ein Stück weiter. Aber Sie können sich vorstellen, dass das Wort Hallo, man kann es schreien, man kann es flüstern, laut, leise, schnell, langsam sagen, man kann es singen, kann dabei husten und alle anderen Leute können auch reinsprechen. Also es kann von Männern gesprochen werden, von Frauen, von Kindern, von Leuten mit rauer Stimme, mit Piepstimme. Wir erkennen das immer sofort als das Wort Hallo. Und wir wissen aber nicht, warum. Wir wissen nicht, was das Wort Hallo ausmacht und woran wir es erkennen. Das Einzige, was uns übrig bleibt für den Erkenner, ist einfach verschiedene Beispiele hinzulegen und zu sagen, da, Erkenner, das sind jetzt Beispiele für Hallo, versuch mal jetzt eine Statistik draufzulernen. Vielleicht kriegst du ja irgendein Muster raus. Vielleicht verstehst du wenigstens ein bisschen was ein Hallo ausmacht. Wir selber wissen es ja gar nicht. Wir haben nur Beispiele, aber was diese Beispiele gemeinsam haben, das wissen wir in der Tat gerne. Das wissen wir eigentlich gar nicht. Es wird also wohl noch sehr lange dauern, bis die Vision von Stanley Kubrick Wirklichkeit ist. Bleiben wir also in der Gegenwart. Sprache verstehen, das werden elektronische Geräte wohl noch sehr lange nicht können. Dialogsysteme am Telefon, das haben wir am Beispiel der Telefonzentrale oder der Bahnauskunft ja schon gehört, an die werden wir uns allmählich gewöhnen müssen und die Qualität wird hier sicher auch immer besser werden. Darüber hinaus werden wir sicher schon bald unsere Stimme zum Steuern von Geräten einsetzen können. Wohl fast alle Hersteller von Geräten der Unterhaltungselektronik, der Telekommunikation und auch der Haustechnik haben in ihren Labors Prototypen, die man mit Sprache steuern kann. Noch weiß aber keiner so recht, welche dieser Erfindungen die Menschheit wirklich haben will. Ralf Pretzlik von Philips aus Wien. Es hat keinen Sinn, zum Beispiel eine Fernsehfernbedienung mit Sprache zu steuern, weil sie dort dieses Gerät in der Hand haben und sie drücken schneller, als sie sprechen können. Und einen Knopf zu drücken und dann zu sagen, Kanal 1, macht einfach keinen Sinn. Nicht oft lassen sich die Ingenieure der Entwicklungsabteilungen großer Firmen über die Schulter schauen und gewähren Einblicke in ihre Arbeit. Die in Gütersloh ansässige Firma Miele machte für uns eine Ausnahme. Bert Plonus, Entwickler elektronischer Komponenten bei Miele, zeigte uns ein Gerät, das auf den ersten Blick genauso aussah wie all die Maschinen, die man bereits kaufen kann. Ja, das Schlagwort ist eine sprechende Waschmaschine, die wir entwickelt haben. Diese Entwicklung setzt sich aus verschiedenen Technologien zusammen. Zum einen aus einer konventionellen Waschmaschine mit einer Datenschnittstelle und einem dazu gesetzten Webserver, der in der Lage ist, Webseiten zu generieren, als auch für die Sprachausgabe verwendet wird. Eine Waschmaschine mit eigener Internet-Homepage also. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich gedacht, noch verrückter geht's aber nun wirklich nicht. Wenn man aber an das Haus der Zukunft denkt, wenn man an die Vorteile denkt, die ein sprechendes Haushaltsgerät etwa für sehbehinderte und blinde Menschen haben könnte, dann bekommt die Entwicklung doch Sinn. Denn so könnte man Haushaltsgeräte dieser Art bequem vom Hauscomputer, der dann vielleicht im Fernseher steckt, bedienen. Und wer zum Beispiel per Sprachausgabe im Internet surft, kann die gleiche Technik dann auch benutzen, um seine Waschmaschine über ihre Homepage zu bedienen. 900 aktiviert und 60 Grad aktiviert und Kochwäsche, Buntwäsche aktiviert und Feinwäsche deaktiviert und Vorwäsche deaktiviert. Ja, Sinn und Zweck sehen wir, dass an einer zentralen Stelle im Haus ein solcher PC stehen könnte, der dann mit den verschiedenen Geräten im Haus über ein kleines Hausbussystem verbunden ist, sodass ich diese Möglichkeiten, die ich hier auf ein Waschautomaten exemplarisch begrenzt habe, auf verschiedene Geräte im Haus erweitert werden kann. Wenn man einmal genauer darüber nachdenkt, ist es ja irgendwie schon merkwürdig. Auf der einen Seite werden immer mehr Geräte erfunden und verkauft, die bei der Kommunikation mit Maschinen helfen sollen. Maschinen lesen E-Mails per Handy vor. In den ohnehin schon unpersönlichen Call-Centern macht man sich Gedanken darüber, wie man statt menschlicher Telefonagenten sprechende Computer einsetzen kann. Überall macht man sich Gedanken darüber, wie man Maschinen mit menschlicher Stimme ausstatten und sie gleichzeitig dazu bringen kann, auf unsere Stimme zu hören. Und auf der anderen Seite sprechen wir Menschen eigentlich immer weniger miteinander. Wir kennen kaum unsere unmittelbaren Nachbarn. Die Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, mit ihnen zu kommunizieren, ist immer weniger verbreitet. Wer sich zum Beispiel eine Zeit lang in Kanada oder in den USA aufgehalten hat, und so habe ich es kürzlich selber erlebt, und dann zurück nach Deutschland kommt, dem wird auffallen, wie wortkarg, ja oft mürrisch wir Deutschen mittlerweile geworden sind. Vielleicht wäre es ja viel wichtiger, die Kommunikation zwischen uns Menschen zu fördern, als die mit sprechenden und Sprache erkennenden Maschinen. Über Computer, die sprechen und verstehen, informierte Michael Stein. Morgen geht es in SWR2 Wissen um Klanggeschichten vom Bodensee.